Ausspracheregeln 1 bis 2. Hören Sie sich die Beispielwörter an, sprechen Sie in den Pausen nach und bemühen Sie sich, die Aussprache des portugiesischen Sprechers nachzuahmen. Português. Sim. Bom dia. Café.